Es kommen zwei Stücke fürs Gemüt, wo es um Gefühle geht und wo jeder irgendwo kennt. Frustgefühle allgemeiner Art und Frustgefühle, wenn es um Beziehungen geht. Kann wohl jeder ein Lied von singen. Rebell und wilde Kerls.